Angefangen hat das Ganze natürlich nur, man hörte das in den Rundfunksendungen, war scharf drauf, wenn der nächste Stones oder Beatles Hit kam. Dann gab es immer in der damaligen Zeit Leute, die Geld hatten. Und da ich mit meinem Bruder zusammen im Jugendheim hatte, kannten wir immer Leute. Und die, die Geld hatten, hatten natürlich die neueste LP. Und da wurde es dann über Jahre, ging das Ganze so abgekupfert. Ganz besonders war Satisfaction. Das hatte dann auch mit der ersten Freundin zu tun. Und die hatte die natürlich, diese LP. War auch schon wieder eine, die besser gut begütert war. Oder die Eltern. Und also das da verbinde ich dann doch schon emotionale Geschichten. Das muss ich schon sagen. Ich war also auch, glaube ich, 64. Also wir hatten schon längere Haare. Da mussten wir, ich nicht so, aber einige mussten da schon kämpfen von zu Hause aus. Sie wollten das also ebenfalls nachmachen, fanden das toll. Man musste da schon einigen kleinen Spitzen begegnen, auch von Seiten der Lehrer. Also der normale Fassonschnitt beim Friseur, der war also gar nicht dann angesagt. Da hatten wir immer mehr. Und wir hatten auch schon eine Band gegründet. Da habe ich mitgespielt, Schlagzeug. Da haben wir sogar einen Stone. Es gibt eine Aufnahme davon. Ein Poison Ivy von den Beatles. Es ist also, damit kriegst du jeden Saal leer. Mit der Art der Aufnahme und mit dem falschen Spielen. Blackbirds hießen wir. Wir haben in Jugendheimen gespielt. Und dann überwiegend eben Beatles, Stones und andere Sachen. Und ich ging dann über, Manager zu werden, weil ich ein kleines Autochen hatte. Ich musste also die ganzen Sachen von Jugendheim zu Jugendheim in Reinickendorf vor allen Dingen und die Verträge zu machen. Und die anderen haben dann gespielt und ich habe auch mal kassiert für alle. Und von daher, wir haben vor den Tonbandgeräten gesessen und haben die Texte versucht aufzuschreiben. Das war also eine grauenvolle Geschichte. Gut, es hat Spaß gemacht, aber es hat Stunden gedauert, weil wir die Worte nicht kannten. Und wenn wir nur Jane Strauß gekriegt haben, dann haben wir einfach genuschelt. Ich habe mir da mal ein Textbuch geholt von allen Stones Liedern, die halt bis dahin raus waren. Und das mag vielleicht so Mitte, Ende 90 rausgekommen sein. Also gut, aber dann müsste man sich mit den Texten auseinandersetzen, übersetzen und so weiter. Das habe ich damals schon gar nicht getan. Ne? Das ging eigentlich nur über die Eingängigkeit der Melodie. Bei mir jedenfalls. Das muss gewesen sein, ich war noch in der Schule, 65, ja, 1965 in der Waldbühne. Da war ich mit unserem Klassenbesten. Wir haben die Entwicklung der Situation nicht richtig mitbekommen, ich jedenfalls nicht. Und so aus der Erinnerung, als es dann schließlich brodelte. Ja, den Grund weiß ich eigentlich gar nicht mehr, ob die da überzogen hatten oder ob unten zu viel Betrunkene waren. Den Grund kann ich gar nicht mehr sagen. Ich habe auch die Entstehung des Ganzen gar nicht mitgekriegt. Jedenfalls haben wir uns dann halt in Sicherheit gebracht. Und damit war die Waldbühne, die war ja hinüber zerstört für 10, 20 Jahre. Die lag ja in Schutt und Asche. Die wurde auch dann gar nicht mehr renoviert. Das kam dann wirklich erst hin zu den späten 80er, Anfang 90er, dass die wunderschön wiederhergestellt worden ist. So lange war da gar nichts mehr. Nicht. Aber 68 war für mich also nicht über die Stones oder mit den Stones eine politische Sache. Ich habe nur darüber gelesen eher. Ne? Das konnte man, wenn man wollte, musste aber gar nicht und hatte auch keine Schwierigkeiten. Also eher keine Schwierigkeiten, wenn man nicht mitgemacht hat oder zumindest nicht nach außen hin sich in der Richtung engagiert hatte. Ja, wir haben dann auch in Frohnau gewohnt. Das war also gut bürgerlich. Da war das gar kein Thema. Das spielt sich viel mehr hier in Mitte und Kreuzberg ab. Also auch die ganze Demonstration in Charlottenburg wurde dort ausgetragen und Naja, da wohnte Mahler, da wohnte Dutschke, die wohnten ja alle in Charlottenburg. Mahler wohnte bei mir gegenüber in der Käsebergstraße. Ja gut, wusste man, da war das ja auch noch nicht so problematisch oder man hat es halt mitgekriegt und dann war die Sache erledigt. Nee, da hatten wir, glaube ich, viel zu sehr mit uns zu tun und haben da auch gar nicht so durchgeblickt. Also in meinen Kreisen, da studierte man eben das Lehramt und hatte damit genug zu tun. Jedenfalls in meinem Umkreis weiß ich, wir sind da brav hingeritten zur Uni und haben da unseren Plan erfüllt. Dann, das war eine recht unpolitische Truppe. Ich hatte das Glück, dass ich nun als Vierter in der Familie von den Kindern die meisten Freiheiten genoss und damit eben auch diesen Aufbruch genießen konnte. Siehe Haarpracht, siehe hören und diese Musik ins Haus bringen dürfen. Mein Vater hat dann auch mal nach langer Zeit gesagt, ach, lass mich doch auch mal hören, was ihr da so hört. Also aufgeschlossen war er schon. Und mein Bruder und ich, wir beide waren da also, er hatte auch Schlagzeug gespielt, von dem hatte ich mir das ja abgeguckt. Wir haben diese Zeit wirklich genossen mit dieser neuen Musik. Und das ist für mich Jugendheim, nachmittags und abends. Und in die Musik über das Jugendheim an das ranzukommen, das war also toll. Wir sind mit unseren Tonbandgeräten durch den Norden Berlin zu laufen, um diese LPs zu kriegen und mitzuschneiden und sie dann weiterzugeben. Wir haben also das ganze Gerät aufs Fahrrad gelegt und sind dann also kilometerlang gefahren, haben im Austausch, hast du schon die neue, die hast du schon die, dann haben wir auch getauscht. Also es hat uns sehr, sehr geprägt, diese Musik. Und einfach schöne Erinnerungen, weil in meinem Fall zumindest diese Jugend und späte Jugendzeit, und es geht ja durch die ganzen Jahrzehnte mit gewissen Unterbrechungen, was die Musik betrifft, bis heute. Siehe Scorsese, Shine a Light, voller Begeisterung hier mit meinem Schulleiter. Beide über 60 saßen wir da als alte Säcke im Kino und haben da einen abgerockt für uns. War sehr, sehr toll. Alles in Erinnerung an damals.